In Belgrad heulten am Mittag die Sirenen, läuteten die Kirchenglocken als Zeichen der Trauer um die serbischen Kriegsopfer, insbesondere der Toten und Vertriebenen während der kroatischen Rückeroberung der Krajina vor 20 Jahren, der Operation Oluja Sturm. Schon am Vorabend hatte die serbische Staats- und Regierungsspitze an einer Gedenkfeier an dem Grenzübergang teilgenommen, über den die meisten aus der Krajina geflüchteten Serben 1995 ins Land kamen, und hatten dabei harte Töne angeschlagen. Heute hat Serbien endlich die Kraft zu sagen, was Oluja war, so Regierungschef Aleksandar Vučić. Es war ein Pogrom. Das war Oluja, ethnische Säuberung und sinnloses Gemetzel. Der serbische Präsident Tomislav Nikolic sprach direkt die kroatische Gegenseite an. Der Teil des kroatischen Volkes, der auch heute das Schicksal des eigenen Staates und das Verhalten gegenüber den in Kroatien lebenden Serben bestimmt, muss mit dem unauslöschlichen Bild der Kolonne von 250.000 kroatischen Bürgern serbischer Nationalität leben, die damals nur das eigene Leben und die Familienfotos retten konnten. Sie trugen nur noch die grenzenlose Trauer in dieser Kolonne der Schande, die Schande derjenigen war, die sie vertrieben haben. Die kroatische Staats- und Regierungsspitze ließ am Mittag auf der alten Festung von Knin die Nationalflagge hissen, nachdem am Vorabend mit einer großen Militärparade der Sieg vor 20 Jahren gefeiert worden war. Die kroatische Präsidentin Kolinda Grabar-Kitarovic schlug wenigstens im Ansatz auch versöhnliche Töne an. An diesem Tag des Sieges und der heimatlichen Dankbarkeit wollen wir für jedes Leben, das im heimatlichen Krieg verloren wurde, unsere Trauer bekunden. Sowohl dem kroatischen wie dem serbischen. Wir trauern um alle zivilen Opfer und haben Mitgefühl mit ihren Familien. Aber genauso heben wir hervor, dass wir diesen Krieg nicht gewollt haben. Dieser Krieg wurde uns aufgezwungen als das Ergebnis der aggressiven großserbischen Politik von Slobodan Milošević. Beide Seiten nutzten den Gedenktag also nicht zu neuen Versöhnungsschritten, obwohl sich Kroatien mit dem EU-Beitritt 2013, Serbien als EU-Beitrittskandidat, dazu verpflichtet haben. Vor dem Hintergrund der anhaltenden Wirtschaftskrise in Serbien und Kroatien wird der nationalistische Unterton in beiden Ländern eher wieder lauter.